Nachrichten aus Nienburg und dem Landkreis. Müllentsorgungsflyer gut angenommen, Übungen der Bundeswehr in Nienburg und X-Mess-Bash beim TKW. Im Studio für Sie, Carolina Pfau. Das Zentrum für zivile militärische Zusammenarbeit der Bundeswehr wird ab morgen Manöver und andere Übungen in Nienburg durchführen. Es werden Soldaten aus der ganzen Welt daran teilnehmen. Bis zum 6. November werden im gesamten Kreisgebiet 200 Soldaten und 30 Radfahrzeuge unterwegs sein. Vor einigen Wochen hat der Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg einen neuen Flyer veröffentlicht. In diesem werden auf 6 Sprachen alle gängigen Informationen der Abfallentsorgung erläutert. Der Flyer richtet sich besonders an Flüchtlinge und wird aktuell gut angenommen. So BAWN-Sprecher Thomas Schniering. Mir wird der Flyer fast aus der Hand gerissen. Also als erstes war natürlich der Fachdienst Integration. Hier möchte ich Frau Prummer nennen vom Landkreis. Ist an mich herangetreten, hat gefragt, ob wir einen haben. Aber auch Wohnungsbaugesellschaften, die einzelnen Gemeinden haben angefragt. Und auch Leute, die Deutschunterricht für Flüchtlinge geben, wollen diesen Flyer dann auch verwenden. Der heimische Bundestagsabgeordnete Mike Beermann setzt sich für eine vereinfachte Dokumentation in Pflegeeinrichtungen ein. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sollen die Pflegekräfte so von unnötiger Bürokratie entlastet werden. Das neue Modell ermöglicht eine schnellere Dokumentation. Es ist bereits bei fast 30% der Pflegeeinrichtungen in Deutschland erfolgreich eingeführt worden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der TKW Nienburg veranstaltet am 19. Dezember den 7. X-Mess Bash. Ab 12 Uhr wird die Leintorhalle zum Schauplatz großer und kleiner Basketball-Action. Neben den Herren wird auch im Jugend- und Frauenbereich ein Turniermodus angeboten. Gespielt wird 1 gegen 1. Anmeldeschluss ist der 23. November. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.